Ein deutsches Märchen. Prinzessin Nina und die Gebrüder Santo. Es war einmal jenseits der Pyramiden, des Roten Meeres und des Turmes, der den Himmel berührte, ein violetter Wald, das Miracoland genannt. Das Miracoland war die Heimat der schönsten magischen Kreaturen der Welt und wurde durch eine magische Kuppel geschützt, die es für den Rest der Welt unsichtbar machte. Miracoland wurde von den Brüdern Centaur regiert, den Halbmann, Halbpferdwesen. Der älteste Bruder, Begaxander, war der weiseste und intelligenteste der drei. Er traf alle Entscheidungen im Zusammenhang mit Recht und Ordnung im Königreich, aber er war auch sehr aufbrausend. Der zweite Bruder, Doralo, war der stärkste und für den Schutz der magischen Kuppel vom Eindringling verantwortlich. Der jüngste Bruder, Arion, war das schönste und gutaussehendste Wesen im ganzen Königreich und so attraktiv, dass die Meerjungfrauen, Feen und Drachendamen nicht anders konnten, als sich in ihn zu verlieben. Arion war für Zauberei und Magie verantwortlich und sorgte dafür, dass niemand jemals einen Zauber aus dem falschen Grund verwendete. Gemeinsam regierten die drei Brüder Centaur das Miracoland und sorgten dafür, dass alle glücklich und friedlich blieben. Als der Frühling kam, war es an der Zeit für die üblichen Meisterschaft der größten Magier, an der Hexen und Zauberer aus verschiedenen Teilen des Miracolandes teilnahmen. Die Gebrüder Centaur, die größten Magier des Landes waren, waren die Richter und die Menge wartete sehr gespannt. Zuerst kam die Eisdamsel, die sich vor den Brüdern verbeugte und dann auf dem Glas von Pegaxander eine Eisfigur entgegen, die genau wie Pegaxander aussah. Pegaxander lächelte und die Menge jubelte. Wow. Juhu. Juhu. Yeah. Wow. Als nächstes kam in einem Wasserfass der grüne Meermann, der sich vor den Brüdern verbeugte und dann Luftblasen in die Luft schickte. Dann sprang er aus dem Fass und war danach als verkleinerte Version in den Blasen gefangen. Als die Blasen zusammenkamen, erschien der grüne Meermann wieder in seiner realen Größe. Wow. Juhu. Juhu. Pegaxander sah Doralo an und nickte. Dann kam die Löwenkröte, die weil niemand sonst hüpfen konnte, dann eine Drachenfrau, gefolgt von einer Fee. Das Ganze dauerte den ganzen Tag und die Menge liebte es. Als die Brüder schließlich anfingen, untereinander darüber zu diskutieren, wer der Gewinner sein sollte, hörten sie plötzlich unten jemanden rufen. Hallo? Ist da jemand? Ich glaube, ich bin verloren. Eindringlinge! Arion stand sofort auf und bewegte seinen Zauberstab. Aber bevor er einen Zauber machen konnte, tauchte aus den Büschen eine so schöne Dame auf, dass er starrte. Die Dame, die in einem schönen blauen Kleid gekleidet war, sah aus wie eine Prinzessin. Oh, ich bin so froh, endlich zu sehen! Ah! Wow! Wow! Die Dame fiel bewusstlos um. Alle Miracora versammelten sich um sie herum und sahen sie in Ehrfurcht an. Wie konnte ein Mensch in Miroko eindringen? Doralo sprang fliegend in die Luft. Seine Armee folgte ihm einer nach dem anderen in die Luft. In der Zwischenzeit schloss Arion seine Augen und drückte seine Finger auf Nenas Schläfe. Was kannst du sehen? Nur ihr Name? Prinzessin Naena? Aber ich kann nichts anderes sehen. Ihre Erinnerungen sind verschwommen. Wache, bringt sie ins Gefängnis und versiegelt sie, bis Doralo herausfindet, wer dieser Eindringling ist und was ihre Motive sind. Die Wachen hoben sofort mit ihrer Magie die Prinzessin Naena hoch und brachten sie zum Gefängnisturm, während sie bewusstlos in der Luft schwebte. In dieser Nacht kam Doralo zu seinem Bruder zurück und erklärte, dass er nicht herausfinden konnte, wie Prinzessin Nena ins Miracoland eindringen konnte, da die magische Kuppel von allen Seiten perfekt verschlossen sei. Wir untersuchen weiter, denn es ist noch nie passiert, dass ein Mensch einen Fuß in unser Land gesetzt hat. Wir sollten es so belassen. Bis dahin bleibt sie unsere Gefangene. Doralo nickte und ging. Arion sah besorgt aus. Später in dieser Nacht erschien Arion mit seiner Magie im Gefängnis, wo Nena festgehalten wurde. Sie lag da und weinte, als sie Arion sah, fiel sie sofort auf seine Füße. Bitte lass mich gehen, denn ich habe nichts Falsches getan und habe es auch nicht vor. Ein Tornado, der mein ganzes Königreich zerstört hat. Er brachte mich hierher. Lassen Sie mich frei, Pferdemann. Als sie ihn ein Pferdemann nannte, kicherte Arion. Keine Sorge, oh schöne Frau. Jetzt, da ich weiß, wer du bist, werde ich es meinen Brüdern berichten und du wirst freikommen. Vielen Dank, Reitermann. Können wir es Ihnen bitte jetzt sagen? Dass dieses Gefängnis macht mir zu schaffen. Ich muss frische Luft atmen. Mein ältester Bruder, Pegasander, nimmt seinen Schlaf sehr ernst und niemand darf ihn stören, während er schläft. Aber keine Sorge, mit meiner Magie bringe ich dich in den offenen Garten, wo du frische Luft unter den Sternen atmen kannst. Und bevor die Sonne aufgeht, sind wir wieder im Gefängnis und dann werde ich meinem Bruder alles über dich erzählen. Du bist ein guter Reitermann. Die schläfrige Fledermaus, die kopfüber außerhalb des Gefängnisses hing und versuchte zu schlafen, räusperte sich. Darf ich bitte etwas schlafen? Tut mir leid, Schlafmütze. Wir lassen dich in Ruhe. Arion schuf mit seinem Zauberstab eine funkelnde Öffnung in die Wand und die beiden stiegen Hand in Hand aus dem Gefängnis. Die Fledermaus schloss ihre Augen und schlief weiter. Gute Befreiung. Draußen strahlte der Mond hell und die Sterne sahen so schön aus, wie es nur sein konnte. Arion mit seinem Zauberstab wurde zu einem Menschen. Nena sah ihn in Ehrfurcht an, denn nur im Mondlicht konnte sie sein Gesicht deutlich sehen. Sie verliebte sich sofort in ihn. Die beiden legten sich ins weiche Gras nieder und starrten die Sterne an, ohne ein Wort zu sagen, ihre Finger verschlungen, als sie ihre Hände hielten. Die sanfte Brise blies sanft ihre Haare und bald schliefen sie beide ein. Als die Sonne am nächsten Tag aufging, eilte eine Wache in den Gerichtssaal und informierte Pegasander, dass Prinzessin Nena vermisst wird. Großer Bruder, mach dir keine Sorgen, denn die Jungfrau wird nicht weit gegangen sein. Ich werde sie dir zurückbringen. Nein, ich werde die Gefangene mit meinen eigenen Händen fangen. Wachen, informiert Arion, dass wir uns treffen und unterwegs sind, die Gefangene zu suchen. Die Wachen nickten und die beiden Gebrüder Centau folgten in die Luft. In der Zwischenzeit wachten Arion und Nena auf, als die Sonnenstrahlen auf ihre Gesichter fielen und die beiden sich gegenseitig anlächelten. Ich habe deine Gesellschaft genossen, Pferde, Arion. Mein Name ist Arion. Die beiden lächelten und umarmten sich gegenseitig. Die Wärme ihrer Umarmung machte Arion wieder zu einem Zentauren. Pegasander und Doralo, die auf der Suche nach der Prinzessin unterwegs waren, erblickten sie plötzlich. Verräter! Arion und Nena wandten sich zu ihnen, als die beiden landeten und Pegasander nahm wütend sein Schwert ab und legte es auf Arions Schulter. Du Verräter! Das Mädchen bedeutet dir mehr als deine Brüder und Mirako? Großer Bruder, lass es mich erklären. Es bedarf keiner Erklärungen, denn was notwendig war zu sehen, haben wir mit eigenen Augen gesehen. Er ging voraus und riss Arions Zauberstab aus seiner Hand. Ich hätte dich zum Tode verurteilt, wenn du nicht mein Bruder wärst. Aber ich denke, das wird eine bessere Strafe für dich sein. Pegasander richtete seinen Zauberstab auf Arions Zauberstab und zerstörte seine Magie. Du wirst hiermit aus Mirako verbannt. Wenn du aus der Kuppel steigst, wirst du dich in die menschliche Form verwandeln, die du dieser Jungfrau zeigtest. Aber, großer Bruder, die Entscheidung des Bruders ist endgültig. Fort! Arion und Nena drehten sich um und gingen nach links. Als Arion aus der Kuppel trat, verwandelte er sich in seine menschliche Gestalt. Die beiden hielten die Hände und machten sich auf den Weg, so weit wie möglich vom Mirakoland wegzugehen. Arion war traurig und Nena war traurig, weil sie selbst die Schuld für alles gab. Später an diesem Tag, als sie in der Nähe eines Baches saßen, um Früchte zu essen und Wasser zu trinken, tauchten plötzlich ein paar Seelenräuber in der Luft auf, die böse lachten. Ihr Anführer, Shadoha, war der bösartigste Seelenräuber von allen. Arion, der schönste Zentaur, ist hier draußen in menschlicher Gestalt mit einer menschlichen Dame. Also ist es wahr, du wurdest aus Mirako vertrieben. Nena versteckte sich hinter Arion, als er Shadoha im Zorn anstarrte. Oh, sei nicht sauer. Ich bin nur hier, um dir meine Freundschaft anzubieten. Schließe dich mir an, lehre mich die magischen Zaubersprüche und zusammen können du und ich Mirakoland angreifen. Und dass wir Könige regieren. Ich werde meine Brüder nie verraten. Oh, sei nicht dumm. Deine Brüder haben dich aus deinem eigenen Haus geworfen. Verstehst du nicht? Pagaxander will selbst den Thron für sich allein. Zurück in Mirakoland, die Fledermaus, die alles von einer Wache hörte, flog sofort zu Pegaxander und erklärte alles, was er gehört hatte. Ah, oh weiser König, Arion ist unschuldig und die Prinzessin auch. Dein Bruder wollte deinen Schlaf nicht stören und wartete daher bis zum Morgen, um dir die Nachricht zu bringen. Pegaxander schämte sich. Er sah Doralo an und sagte: Dorello, ich habe einen großen Fehler gemacht. Lass uns sofort gehen und unseren Bruder zurückholen. Kannst mir das Leben nehmen, aber ich werde dir nie glauben und mich gegen meine eigenen Brüder stellen. Also gut, du lässt mir keine andere Wahl. Shadoha ließ seine schwarze Magie los und richtete sie auf Arion. Aber Nena trat direkt vor ihn und nahm den Schlag. Nina! Nein! In diesem Moment kamen Pegaxander und Doralo an und ließen immense Energien aus ihren Zauberstäben frei. Die Seelenräuber und Shadoha verwandelten sich sofort zu Staub. Pegaxander und Doralo landeten in der Nähe von Arion, der immer wieder vor Ninas Körper weinte. Pegaxander belebte sie mit seinem Zauberstab. Nina öffnete langsam ihre Augen. Arion war begeistert. Vielen Dank, großer Bruder. Dank nicht mir, Kleiner. Mir wird vorgeworfen, dass ich dich vertrieb, ohne dir eine Chance auszusprechen. Du hast getan, was ein König tun würde, und deshalb schauen wir zu dir auf. Pegaxander und Arion umarmten sich gegenseitig. Ich bin so froh, dass ihr euch wieder vereinigt habt, Arion. Bitte erlaub mir, dass ich jetzt gehen kann. Du kannst nicht gehen. Ich bin in dich verliebt. Ich liebe dich auch, Arion. Aber ich gehöre nicht zu dir. Ich bin ein Mensch, der dir viel Ärger bereitet hat. Bitte, geh zurück in dein Königreich und finde eine schöne Zentau für dich selbst. Tränen rollten aus Arions und Nenas Augen. Sieh mich an, ich bin kein Zentauro mehr. Ich bin jetzt ein Mann. Majestät, bitte, nehmt euren Bruder mit. Er wird nicht auf mich hören. Und das sollte er auch nicht. Gesagt, getan. Pegaxander bewegte seinen Zauberstab, um den Tornadokönig zu beschwören. Die Blätter begannen zu wirbeln und auf einmal erschien eine von kreisenden Winden umgebene Gestalt. Der große Pegaxander, warum beschwörst du mich? Dein Zorn hat Prinzessin Nenas gesamtes Königreich und ihre Lieben getroffen. Ich möchte, dass du alles wieder so machst, wie es war. Und ihrem Vater, dem König, sagst, dass es ihr gut geht und sie meinen jüngsten Bruder Arion heiratet. Sag ihnen, dass ich sie zur großen Hochzeit eingeladen habe. Der Tornadowind drehte sich geschwind und verschwand. Prinzessin Nena sprang sofort vor Freude und umarmte Pegaxander. Pergaxander blieb mit einem starren Gesicht stehen, ebenso wie Arion und Doralo. Es tut mir leid, Sir. Pergaxander gab Arion seine magischen Kräfte zurück. Er konnte sich jederzeit in einen Zentau und in einen Mann verwandeln. Wann immer wollte, die Hochzeit fand sofort statt und alle im Mikado-Land waren wieder glücklich. Und was Pergaxander angeht, so zog er nie mehr voreilige Schlüsse, bevor er eine Entscheidung traf.